du das rote Lämpchen leuchten bei dir? Okay. Aber wenn, ändert sich da was oder muss man da auch so, also ich habe jetzt dieses Hallunterdrückung auch an. Und du, also Johanna. Ach, Johanna ist der Host. Ah, ja. Ich bin sicher nicht der Host, wenn hier irgendwie. Nee, das ist ja, und wie macht man das? Okay, und jetzt 1, 2, 3. Herakles, ein Hörspiel im Homeoffice. Erster Tag. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Heldentaten mach ich euch pro Nacht. Meinetwegen sogar 19, 11. Wenn ich euch damit irgendwie helf. Doch ihr wollt 12. Ihr wollt 12. Ihr wollt 12. Mindestens 12. Ihr wollt 12. Ihr wollt 12. Sollte ich mich wohl darüber freuen? Ungefähr 5, 6, 7, 8, 9. Jubelschreie machen oder 3. Ich mach das hier doch nur so nebenbei. Ich hatte grad frei. Hab grad frei. Hab grad frei. Hab zufällig frei. Hab grad frei. Hab grad frei. Machen wir eine kleine Vorstellrunde, oder? Christian Erich, Schauspieler. Marius Bistritzky, Schauspieler. Michael Volk, Dramaturg. Lukas Umlauft, Schauspieler. Vera Moors, Musikerin. Janis Knorr, Regieassistent. Kostja Rappoport, Musiker. Johanna Wehner, Regisseurin. Eigentlich sollte das hier ein Theaterabend sein. Jetzt wird es ein Hörspiel, wo sich niemand berühren und anfassen und sehen und ertragen muss. Oder und riechen. Und riechen. Es geht im allerweitesten Sinne um Herakles. Herakles kennt jeder mindestens von seinen 12 Heldentaten. Wir haben 12 Aufnahmetage vor uns. Zufall. Die Geschichte, in der wir uns befinden, spielt in Theben, wo König Kreon Herrscher war. Kreons Tochter ist Megara, deren Ehemann ist Herakles. Und Herakles' Vater ist Amphitryon. Na, der eigentliche Samenspender in dem Sinne, wenn man das realistisch sieht, war der Zeus. Gab es in Griechenland Samenbanken? Ja. Zeus, der sich einst als Amphitryon verkleidet und Herakles gezeugt hat. Deswegen ist Zeus' Frau Hera auch nicht sehr begeistert von Herakles. Alles höchst, höchst kompliziert. Die hat, als der zwei war, ihm in die Wiege sozusagen zwei Schlangen geschickt, die er dann als ersten Beweis seiner Kraft als Zweijähriger erwürgt hat. Herakles, halb Mensch, halb Gott. Herakles selbst ist schon seit Jahren, vielleicht Jahrzehnten unterwegs. Er hat sich nämlich in den Dienst seines Vetters Eurystheus begeben. Wer war Eurystheus? Das war der Cousin von Herakles, den Hera eine halbe Stunde hat früher Gebären rauskommen lassen aus seiner Mama. Und der herrscht eben in Mykene. Das ist die andere sehr bedeutende Stadt. Also der Eurystheus hat einfach gesagt, Herakles, du kannst hier König sein, ich gebe dir den Thron, aber du musst davor als Beweis deiner Würde einige Heldentaten vollbringen. Herakles, der Held. In unserem Falle geht es darum aber überhaupt gar nicht. Es war natürlich klar, dass der diese Heldentaten nicht vollbringen kann, weil das waren ja so schlimme Monster, an denen sich schon viele versucht hatten. Das war eigentlich klar, dass er dabei stirbt. Herakles ist also unterwegs und diese Abwesenheit von Herakles nutzt ein tyrannischer Usurpator, Lykos, um in Theben König Kreon zu ermorden und Herakles' noch übrig gebliebene Familie aus ihrem Palast zu vertreiben. Was an dem Stück ja interessant ist, dass Euripides eigentlich als erster die 12 Heldentaten einfach mal zur Vorgeschichte macht. Das interessiert Euripides gar nicht, sondern den interessiert eigentlich der Moment, wo man ihn sehnlich zurückerwartet. Währenddessen wird Herakles' Familie vom Tyrannen Lykos bedroht. Die stehen alle vom Tyrannen Lykos mit dem Tode bedroht vor dem Palast und warten vielleicht etwas weniger als die Frage erörtern, ob zu warten sich lohnt. Ja, ich weiß auch nicht. Aber der ist noch auf der letzten seiner 12 Missionen und die besteht darin, in den Hades abzusteigen und den dreileibigen Höllenhund Kerberus nach oben zu holen. Ist der dreileibig oder drei, hat der drei Köpfe? Beinig. Der dreibeinige Höllenhund. Egal was, einfach gefährlich. Ja, vor allem der Punkt, dass eben aus dem Hades noch niemand zurückgekehrt ist. Wird Herakles jemals lebendig aus dem Hades zurückkehren? Das ist der Status quo. Und was dann? Okay. In 35 Sekunden wird mein Computer neu gestartet. Zweiter Tag. Ach. Ach. Ach. Ach. Auftritt Chor, ein Prolog. Ach. Ach. Nun warten Sie also. Auf Rettung? Auf Tod? Keiner weiß das. Einfach abwarten. Sitzen und warten. Und wer sind Sie, die Wartenden? Amphitryon? Wer kennt Amphitryon nicht? Der, der sein Weib mit dem höchsten der Götter, nämlich Zeus, geteilt und sich stolz des Herakles Vater nennt. Ja, Amphitryon, der einst als Mann warf die Lanze. Keine Schande der strahlenden Heimat. Jetzt ein hilfloser Greis, der als Mann nicht mehr zählt. Ach, kann nur noch mit Reden Hilfe stehen. Und Megara? Ja, ja, Megara. Schon vom Vater her, König Kreon von Theben, schien sie dem Unheil entrückt. Man pries seine Schätze, die Macht, den Stamm. Er hatte sie dem Herakles Strahlen vermählt. Nun ist all das entflattert. Er und Megara waren den Ort, einst ihr Besitz, nun umzingelt, von allem entblößt, ohne Speise und Trank, die Glieder gebreitet im rauen Stein, aus dem Hause gesperrt in verzweifelter Flucht. Wo? Wo ist er? Der errettende Pfad? Wenn bewaffnete Macht jedem Flüchtling die Tore des Landes versperrt. Wo? Wo? Und immer wieder Herakles. Herakles, wo bist du? Worte nur noch. Nächtliche Schatten, spukende Traumgestalten stehen zitternd zum Beistand bereit. Kinder, ihr habt nur noch den Greis. Und die unselige Mutter, die den Gatten bejammert. Herakles, deiner Familie harrt das Totenhaus und deinen Kindern. Armes Land, armes Hellas, wehe. Welche Kämpfer verlierst du in ihrem Tode? Ja, du hast richtig gehört, auch du seist geschmäht. Ganz Hellas versagt und hätte doch müssen mit Feuer und Schwert diesen Kleinen helfen, zum Dank für die Mühe eines Vaters, der dir Länder und Meere befreit. Ach, der Hort ist entthront. Der Verderber Lykos regiert, und wer einsam die sterbenden Lieben beschützt, wird als lästiger Schwätzer gescholten. Kinder, euch hilft kein Theben, kein Hellas. Euer einziger Freund ist nur eitles Getön. Ach, ach, ach, Glück. Ach, ach, ach, Glück. Weh. Ach, weh, weh. Ach, Glück. Ach, weh, weh, ach, Glück, weh, ach, weh, weh, ach, Glück, weh und ach, weh, weh, ach, Glück, weh und ach, weh, weh, ach, Glück, weh und ach, weh, weh, ach, Glück, weh und ach, weh, weh, ach, Glück, weh und ach, weh, weh, ach, Glück, weh und ach, weh, weh, ach, stöhnet, wie stöhnt, ach, Herakles, weh, ach, Glück, weh, wo bist du nur, weh, weh, ach, Glück, wo bist du, ach, weh, weh, Herakles, wo bist du nur, Herakles, wann kommst du? So bald noch nicht. An seinen Zwölfen steht Herakles die letzte Mühe, auferlegt von seinem Vetter Eurystheus, noch bevor... Die letzte Mühe? Hinunter zum Hades stieg er zu entführen der Hölle dreileibigen Hund. Von dort kehrt kein Sterblicher wieder. Herakles, kannst du mich hören? Hallo, hallo? Herakles, den der Erdengrund gefangen hält. Zurück ließ er, Herakles, seine Stadt Theben, Weib und Söhne und Vater scheidend ins finstere Land. Nun gebietet Lykos über Theben sieben Türme, fällt in die aufruhrgeschüttelte Stadt, erobert das Land. Ach, dass dieser Lykos sich hier brüstet. Diese Stadt entehrt. Lykos. O übel beratenes Land. Dem Herakles die Kinder zu töten, strebt Lykos, die Gattin zuvor und den hilflosen Greis. Es befiehlt ihn die Furcht, dass erwachsen sie rächen die Sippe. Ach, was schwingt niemand den schützenden Stab auf das elende Haupt dieses elenden Fremdlings, der Theben beherrscht? Wer denn? Amphitryon ein Greis, Megara ein Weib und Herakles Kinder, deren kindischer Sinn rings nach ihm forscht. Kaum knarrt es am Tor, horcht jeder schon auf und stürmt davon zu umfassen die Knie des Vaters. Papa? Mama? Mama? Wo treibt sich der Vater herum? Papa? Darauf sie, Kinder, ich weiß nicht. Was tut er, liebste Mutter? Megara wieder, ich weiß es nicht. Wann kommt er? Papa? Mama? Papa? Mama? Ich weiß nicht, ich weiß es doch nicht. Hallo? Herakles, bist du das? Hallo? Hörst du mich? Hört mich hier irgendwer? Ach. Wo sind denn die Freunde? Freunde? Die meisten erweisen sich als falsch. Und den anderen? Ihnen bleibe erst recht erspart die Not, der Prüfstand der Freundschaft. Ach. Die meisten, ne, in Klammern Freunde, erweisen sich als falsch und den anderen bleibe erst recht erspart die Not. Also, ne, der Prüfstand der Freundschaft. Also die Not ist der Prüfstand der Freundschaft. Prüft man ihn gar nicht erst, um ihn im Vorhinein schon zu schützen? Ja. Oder wäre es nicht sinnvoller, ihm das quasi offen zu lassen und zu fragen, du, pass mal auf, ich habe hier ein Problem. Hast du Kapazität, mir zu helfen mir beizustehen oder so? Umgekehrt würde auch ich das lieber tun. Ich würde lieber jemanden in meinen, also als Komplizen mir suchen, mit dem ich die Not teile. Wirklich sehr spannend. Mit Bringschuld ist das ja nicht gerade das, was eben Freundschaft nicht ausmacht, dass man sich was schuldet. Ich habe es auch so verstanden, dass man die Freunde aus der Notsache rauslassen soll. Weil es ja Freunde sind. Aber also ich will ja auch gar nicht sagen, aber natürlich hilft es, mit Leuten sein Leid zu teilen, sage ich jetzt mal. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Aber dieser Satz, so geteiltes Leid ist halbes Leid. Ja, aber weil Leid ist Leid und Not ist Not. Und wenn sie schlimm ist, ist sie schlimm. Leid ist Leid. Na, na, na, na, na. Habe ich auch schon mitgekriegt, ne? Dass an solchen Sachen Freundschaften zerbrechen. Angenommen, ich habe wirklich große finanzielle Not. Frage meinen besten Freund oder meine beste Freundin. Hattest du nicht letztens die 50 Euro? Nee, da habe ich bezahlt. Das beim Japaner habe ich. Wen rufe ich an? Ne? Stell keine Fragen, deren Antwort du letztlich nicht wissen willst. Oder nicht aushältst. Dritter Tag. Heute begegnen sich Lykos, der Tyrann, und Herakles Vater Amphitryon, der versucht, Lykos irgendwie mit Argumenten noch zu überzeugen. Christian, lies mal den Lykos. Wo bist du, Herakles? Wo bist du, Herakles? Okay, Christian, warte mal kurz. Lass uns mal für den Lykos irgendwie nach so einem kleinen Sprachmanierismus suchen. Du hast manchmal so einen Ton, der ist irgendwie so zwischen weinerlich und angewidert. Oder vielleicht verpassen wir dem Lykos auch irgendwie noch so einen nervigen Unterton. Wie so ein Zahnbohrerton oder sowas. Also. Wo bist du? Herakles! Herakles! Ich muss nochmal die letzte Silbe zu sehr betonend. Das scheint die Silbe zu sein, die Mütter an der Kasse betonen, wenn sie sagen, Kevin, lass es liegen. Ja, ich versuch's wegzunehmen. Okay. Ja, gut, okay. Wo bist du? Dann ist das manchmal so hallig. Dann ist es so Herakles. Herakles, wo bist du? Ja, genau. Wo bist du? Mach mal das zweite mit einem Hall. Herakles. Ich fang nochmal an. Wo bist du? Herakles. Füge mal einen nur hinzu. Wo bist du nur? Ah ja, okay. Wo bist du nur? Herakles. Wo bist du? Hörst du mich? Hallo? Hallo? Nee, ach. Weh und ach. Nee, dann sagen die so, warum weh, geht? Oder dann sagen die so, ach. Manche sagen sogar, weh und ach. Wir können halt ganz häufig. Nee, genau, aber das ist so, sagen dann so, weh, ach, weh und ach. Wo bist du nur? Herakles, wo bist du? Hörst du mich? Hallo. Weh, ach. Weh und ach, oder umgekehrt. So, mit Verlaub. Und offen gesagt, als Herrscher auch ohne Verlaub, frag ich euch, ja, übrig gebliebene, ne? Dich, Amphitryon, Herakles Vater und dich, Megara, sein Weib. Was wollt ihr? Was wollt ihr von mir? Was wollt ihr überhaupt? Wollt ihr ewig leben? Euer Todesgeschrei steigt über das Maß, so wie das Geprahl mit dem eheverbundenen Zeus und der Wundergeburt und mit dem größten Gemahl. Herakles, wo bist du? Herakles, der Held, klar, der den Heldenruhm damit gewann, dass er Sumpfgetier schoss und das nemäische Wild schon in der Schlinge gefangen, er vollends erwürgt. Toll. Der gerühmteste Held, ja, ja. Ach, er war doch so feig. Und, Amphitryon, möchtest du was sagen? Ich, wo soll ich anfangen? Nichts. Nichts. Nichts kann ich tun gegen solch unleidlich törichte Schmähung dieses Mannes. Herakles, feiges Gemüt. Feiges Gemüt? Ernsthaft? Das von dir? Lykos, elender Fürst. Du schmähst Herakles Heldenmut. Wer zollt dir Lob? Bezeugt deine Taten. Herakles, ein Krieger. Und du? Ein Krieger? Was denn für ein Krieger? Toll. Kein Krieger mit Schild und Speer, nein. Ein Jäger höchstens. Ja, ein Jäger, ne? Entsendet von Ferne, ne? Tausendsten Pfeil. Was für ein Krieger, vom gesicherten Anker zu schaden dem Feind. Oder ist der schimpfliche Bogen etwa nicht Bruder der Flucht? Des Bogens Erfindung, sie schmäht nur ein Tor. Wer im Glied kämpft mit Schild und Speer, ist nur Knecht seiner Waffe. Der Bogner erlegt von Ferne den Gegner mit blindem Geschoss und ist selber gedeckt. Vom gesicherten Anker zu schaden dem Feind, das heißt weise gekämpft. Zerbricht diesem Krieger die eine Lanze, was rettet sein Leben ihm noch? Mein Leben muss ja nicht gerettet werden, denn eures dahin ist. Ah, ja, ja. Nur der Geringe, Lykos, hat Furcht vor dem edleren Stamm. Uns wiederum treff es wirklich schwer, von so einem wie dir zu erleiden, was ihm von uns selber gebührt. Gott, dies Getön soll die Kinder erretten vom Tod. Schlimm ist dein Geprahl, so sehr schlimm meine Tat. Du willst König sein in diesem Lande. Lass als Verbannte uns ziehen. Was für ein Herrscher bedrohst schuldloses Kind. Da ich Kreon erschlug, ja, seinen Thron erstieg, dürfen Rächer der Tat nicht am Leben sein, nicht erstehen in Megaras Söhnen. Gewalt bringt Gewalt, wenn der Wind sich dreht. Na eben dies befürchte ich. Also, auf ihr, also irgendwer, lasst Eichenholz fällen und bringt es zur Stadt, häuft es rings am Altar und legt Feuer hinein. Wenn das Pack verbrennt, soll es zugestehen, ich bin der Herr dieser Stadt. Du, Amphitryon und diese störrische Alte, bejammert nicht nur des Herakles Stamm, nein, das eigene Geschick. Lernt lautlos euch ducken vor meiner Gewalt. Solchen Frevel hätte mir keiner gewagt in der Zeit meiner Kraft. Doch bin ich ein Nicht. Was soll ich denn machen? Nicht Roheit, nein, nur Klugheit erzwingt mein Tun. Ja, ja, gezwungen bin ich, euch zu töten. Ich habe keine Wahl. Genau genommen bin ich hier auch eine Art Opfer. Ja, aber was rettet euch noch? Wer im Hades ruht, kehrt er jemals zurück? Also was wollt ihr? Ach, stöhnet. Stöhnt weh und ach. Weh und ach. Sehr gut. Klappt doch das mit dem Ducken. Weh, weh, weh, weh, weh, weh, weh, weh. Vierter Tag. 1, 2, 3, 4. Ich würde gern mit euch über Loslassen reden. Ist das überhaupt natürlich, kein Problem mit dem Loslassen zu haben? Minimalismus muss man sich leisten können. Also wenn man sein Zimmer bis auf eine Matratze ausgeräumt hat und sagt, ich lebe jetzt mal ganz pur, dann denken auch alle, wow, ey. Also da ist irgendwas Interessantes dran, dass das Aufgeben eben auch einem Gewinne verschafft. Was ist, wenn ich es doch nochmal brauche? Vielleicht wirst du irgendwann dement und wenn du dieses Bild siehst, erinnerst du dich plötzlich an deine Kindheit. Ich mag Loslassen nicht. Ich habe auch große Trennungsangst. Den aktiven Prozess des Loslassens empfinde ich als störend, belästigend, angsteinflößend. Ich glaube zum Beispiel, dass es sich für ein gesundes und ein Leben muss man sich von bestimmten Sachen trennen. Aber diese Kraft des Zusammenhaltens ist ja überlebenswichtig, oder mal blöd gesagt, wenn man zu gut loslassen kann, vielleicht wird man auch einfach inkontinent. Ich glaube, dass das Leben von Menschen findet immer zwischen den beiden Polen statt, loslassen und festhalten. Irgendwie dazwischen muss man sich bewegen und das hat, glaube ich, immer mit dem Tod zu tun. Okay, gleich tritt Megara auf, die zu Amphitryon spricht und auch ein bisschen anderer Ansicht ist als er. Ich meine, ich denke, man, die muss doch eigentlich 1000 Stimmen im Ohr haben. Hier kommt Megara. Dich ehrt, guter Freund, der Freundeszorn. Und ob dir mein Wort Amphitryon gilt, sieh zu und vernimm. Hier kommt Megara. Eine Frau liebt, was sie gebar, erzog. Und ich hasse den Tod. Doch dem ehernen Zwang, den Kampf ansagen, ist niedere Art. Ich hasse den Tod. Hier kommt Megara. Hallo? Der Tod, der uns droht, in den Flammen verkohlt. Ich hasse den Tod. Vor den höhnenden Feinden ist schlimmer als Tod. Ich hasse, dass wir die ganze Zeit darüber reden, denn ich hasse den Tod. Hallo, Herakles. Hallo, Herakles. Wo bist du nur? Du, so schwer berühmt, darfst nicht schmählich vergehen. Und der Kinder schimpft wie, ertrügt ihn mein zeugenlos hoher Gemahl. Hier kommt Megara, den der seinen Schmach wie die eigene trifft. Meine Kinder, folgt eurer Mutter. Hier kommt Megara. Muss die Gattin Megara dem Beispiel nicht folgen? Ja, komm, es gibt Pudding. Du musst dich nicht fürchten, wirklich ganz lieb. Folgt eurer Mutter. Kommt, meine Kinder. Folgt eurer Mutter. Megara. Folgt eurer Mutter. Kommt, Kinder. Die Mama. Folgt eurer Mutter. Megara. Kommt, Kinder. Folgt eurer Mutter. Muss die Gattin. Muss ich. Musst keine Angst haben. Deine Mama ist da. Muss ich nicht. Muss die Gattin. Mama ist da. Folgt eurer Mutter. Muss die Gattin. Muss ich dem Beispiel nicht folgen. Muss ich nicht. Folgt eurer Mutter. Ich bin ja da. Amphitryon. Muss ich. Mama ist da. Schwiegervater, eure Mama ist da. Was muss die... Kommt, Kinder. Ich bin ja da. Was muss die Gattin... Folgt eurer Mutter. Muss ich... Was? Was muss ich machen? Hoffnung gut oder böse? Immer gut. Ich würde nämlich sagen, man kann nämlich nicht leben ohne Hoffnung. Das ist, glaube ich, die entscheidende Frage. Also sicher ist es manchmal bequemer, zweckpessimistisch zu sein und lieber nicht zu hoffen, weil sich alles als Illusion dann schnell rausstellt. Man kann ja auf was Neues hoffen. Aber ich glaube eben auch, man hat wesentlich mehr Kraft und Energie im Leben zur Verfügung, wenn man versucht, immer zu hoffen. Was muss ich machen? Das ist das Schöne an der Hoffnung. Ich muss gerade dann denken, Hoffnung als Marketing-Tool. Ne? Also sonst ist es, glaube ich, so eine Schwundstufe von Leben. Ich glaube, dass die deutsche Sprache ungenau ist, wenn sie sagt, ohne Hoffnung sein ist hoffnungslos. Weil wir benutzen das Wort hoffnungslos für resignierte Typen. Vielleicht ist es ja, aber das ist ja man doch, kann immer Hoffnung haben. Ich glaube, die Frage könnte ein Hauch zu abstrakt sein. Was muss ich machen? Oder redest du über das Konzept von Hoffnung, ne? Vielleicht ist Hoffnung. Das Gegenteil von Hoffnung auch nicht Hoffnungslosigkeit, sondern Angst. Ich frage mich die ganze Zeit gerade, auf was hoffe ich denn eigentlich? Ich träume viel oder ich habe Wünsche, ich habe Ziele. Und trotzdem ist es ja so ein komischer Aberglaube, den, glaube ich, viele haben. Ich habe den auf jeden Fall, dass wenn man zu sehr hofft, das war dass man dann mehr enttäuscht ist, als wenn man gar nicht erst gehofft hat. Ich glaube, das so simpel war meine Eingangsfrage, glaube ich. Wäre man besser dran, einfach nicht zu hoffen oder nicht so viel zu hoffen, damit die ist man schlechter dran, nachdem die Hoffnung enttäuscht wurde, als wenn man gar nicht erst gehofft hätte? Sag doch einer, was ich machen muss. Und berechne die Hoffnung. Hoffnung? Hoffnung? Hoffnung? Kehrt je dein Sohn, Hoffnung, je ein Mensch aus dem Hades? Ja. Hoffnung, ja. Hoffnung? Hoffnung? Nee, hab ich nicht. Hab ich noch nie gehabt. Haben wir noch nie so gemacht. Hab ich nie gehabt. Hoffnung? Hoffnung? Ich? Nee. Also, nee. Nee. Also, nee. Nee. Nein. Nee. Nein. Nee. Nee. Nee. Mm-mm. Berechne die Hoffnung. Kehrt je dein Sohn. Kehrt je dein Sohn. Je ein Mensch. Aus dem Hades. Du willst doch nicht du gar... Du willst doch nicht gar diesen Lykos erweichen. Oh, meide den Wicht. Oh, meide den Wicht. Hier kommt Megara. Ja, mein Gott, doch es kam mir zu Sinn, um Verbannung zu flehen. Schlimme Rettung nur brächte sie, Hunger und Not. Nur am ersten Tag beglückt man den Gast. Ne? Ja, aber spätestens, wenn man seine Zahnbürste in den Zahnbecher stellt, dann fragen die sich, wie lange willst du denn hier bleiben? Ne? Oh, oh, oh, oh. So wage mit uns mit deinen uns sicheren Tod. Deinen sicheren Tod. Aber nein. Beweise den Adel. Dem Götterbeschluss widerstehen zeigt Eifer, doch wenig Verstand. Weg, weg, weg, weg, weg, lauf weg, lauf weg, flieh, flieh, lauf einfach weg, lauf einfach weg, weg, weg, weg, weg, weg, lauf weg, einfach weg. Wer kann muss in ein Nicht-Muss verwandeln? Hoffnung, Hoffnung. Hoffnung? Hoffnung? Hoffnung? Hoffnung? Hoffnung? Nur eine Gunst, denn leicht gewährst du sie mir. Das verschlossene Tor tu auf. Papa? Liebste Mutter? Lass mich legen, Mama? Das letzte Gewand an meine Kinder. Hallo. Ihr Erbteil vom Vaterhaus. Mama? Mama. Meine Kinder, folgt eurer Mutter ins väterliche Haus, wo der Fremdling herrscht, nur der Name verblieb. Das war, ist mein Mikrofon weggefallen, weil ich so geladen war. Richtig so, böswillig, verstockt. 1, 2, 3, 4, 5. Fünfter Tag. Gut, heute kommt nochmal ein Chorteil. Ja, eine Art resigniertes Resümee. Bei mir leuchtet's. Ja, bei mir auch. Bei mir auch. Machen wir klatschen? Bei mir auch. 1, 2, 3, 4. Können wir es nochmal machen für mich? 1, 2, 3, was hat das mit dem Klatschen auf sich? Ja, das ist quasi für die Postproduktion, weil wir alle unterschiedlich draufdrücken und Latenzen haben. Und wenn wir einfach das Klatschen synchronisieren auf den Tonspuren, wenn wir die alle untereinander legen, haben wir tendenziell erstmal alle im gleichen Timecode. Nee, das Klatschen ist nicht gleichzeitig, aber ihr könnt das ja dann so ziehen, dass jeder auf seiner Spur. Ihr könnt es auf der Spur übereinander legen, eben. Genau. Also so stelle ich mir das vor, wie eure Arbeit ist. Aber hat es denn ganz gut funktioniert bis jetzt mit dem Klatschen? Ja, es hat hervorragend funktioniert. Ich habe immer für mich applaudiert, so am Anfang des Tages. Ich so ein Klatscher, damit ich irgendwie emotional. Auftritt: ein Chorführer. Mord löschen mit Mord. O Zeus, wie hast du die Freundschaft so bitter getäuscht? Kamst wie ein Dieb in Amphitryons Haus, dir mit dir ehelich Lager geteilt, nahmst, was dir keiner gab, sein Weib, und weißt nun nicht zu retten den Freund, den Sohn, sein Weib, die Kinder. Du bist ein unbrauchbarer Gott. Was für ein Ende. Strahlender Gesang endet ein dumpfer Ruf. Schriller Schlag mit dem Stab schließt frohes Seitenspiel. Und immer, immer wieder Herakles. Herakles. Auf deine Hände nun schaut dieses Haus, auf deine Hände, du allzu ferner Herakles. Wo bist du? Wo bist du nur? Zu zahlreich deine Abenteuer, Herakles, Hilfe, so hilf doch. Zeus, deinen Hain befreit er vom nemeischen Löwen, dem unbesiegbaren Ungeheuer. Mit bloßen Händen erwürgt, mit den Löwen eigenen Krallen zieht das Fell er ab, legt sich's um die Schultern, deckt sein goldenes Haupt mit den blutigen Rachen. Mörderische Hydra von Lerna bei Argos, giftiger Wurm mit unzähligen Köpfen. Einer davon abgeschlagen, wachsen noch mehr hinterher. Wie mache ich das? Wie mache ich das? Immer, immer, immer mehr dieser Köpfe. Diese Köpfe, diese tausend giftigen Köpfe. Brennt Herakles schließlich mit Fackeln aus, träufelt ihr Gift auf seine Pfeile, vergräbt das unsterbliche Haupt unter felsigem Koloss. Ihre romantischen Eberleben zu fangen, treibt er ihn bis zur Erschöpfung, bis zur Erschöpfung, bis zur Erschöpfung. Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann gleich nicht mehr. Bis zur Erschöpfung durch den Schnee. Bewirtet und hintergangen vom wilden Kentaurenvolk, ihm bringt vergifteter Giftpfeil, mordender Bogen den Tod. Windschnelle kyrenitische Hirschkuh fängt Herakles nach einjähriger Jagd ein ganzes Jahr meines Lebens. Die Kuh mit dem goldenen Geweih, ein Geweih, seit wann hat eine Kuh ein Geweih? Dürfte das weibliche Tier doch gar kein Geweih haben, das goldene Geweih. Geweih aus purem Gold, das Gold, alle wollen es, das Gold. Bring mir das Gold, Herakles, bring mir das Gold. Die stymphalischen Vögel mit bronzenen Federn schießen auf Menschen und verspeisen die Beute mit spitzen Pfeilen und meinen aus Gift. Dein Pfeil gegen meinen, dein Pfeil gegen meinen, du oder ich, Tier gegen Mensch, Ungeheuer gegen Halbgott, wer verdient zu überleben, Herakles, Herakles, Herakles, wo bist du? Jagd, verfolgt, bereinigt, besiegt, Stiere, Ställe, Rosse, Rinder, erbeutet Gürtel und Äpfel, alles, was nötig, werde ich tun und schließlich den letzten aller dem Menschen möglichen Wege zu gehen, den einen der allen, dem Armen, dem Reichen, gleichen und gleichermaßen bevorstehenden Wege zu gehen, ins Reich des Todes, ins Tal der Tränen. Weine, weine, Bestie, Mensch, um endlich, endlich Kerberos der Hölle dreileibigen Hund zu holen. Hades, die letzte der schweren Mühen, und wiederzukehren, nie wiederzukehren, wiederzukehren, nie wiederzukehren. Unser Held und Friedenstifter schloss sein Leben, kam nicht wieder. Haus steht öde und Tränenharren des letzten Wegs der unschuldigen Knaben, die die Götter ganz verließen. Ihr Freunde, das Leben ist kurz, so lebt aus dem Tag in die Nacht und bekümmert euch nie. Keine Hoffnung auf morgen erfüllt uns die Zeit. Sie schenkt uns das Heute und flattert davon. Sechster Tag. Auftritt Lykos, Amphitryon, Megara. Ach, guck. Sieh die Kinder im Totengewand. Eines toten Kinder. Und sein treues Weib zieht sie nach sich, gefolgt von dem greisen Ahn. Selbst mein altes Aug kann des Tränenquells sich nimmer erwehren. Ach, Kinder, was seid ihr für ein Totengespann, gewürfelt aus Greis und aus Frau und aus Kind? Amphitryon, möchtest du was sagen? Schlag zu, töte, morde, stürz alle vom Stein, du. Doch füg zur einen Gunst noch die zweite. Diese Mutter und mich töte vorher, Erspar uns das grausame Bild und herzzerreißendes Schreien der Kleinen. Bitte! Sonst tu, was du willst. Nichts errettet uns mehr. Megara, kommt ihr endlich! Endlose Zeit habt ihr euch für die Bahre behängt und geputzt. Ihr habt euch aus freien Stücken den Tod gewählt, Megara! Wo steckt sie? Und die Kinder? Na gut, so hol ich sie selber heraus. Ihr alle, ihr Leute, folgt jubelnd mir nach. Wir stehen am Ende von Sorge und Not. So geschieht's. Ach, euer Glück, meine Kinder, ward stets an die sichersten Tower gehängt. Nun ist alles dahin. Hör, liebster Gemahl, wenn der Hades uns hört. Hier stirbt dir dein Vater, die Kinder, auch ich. Hilf, eile, scheine, erscheine als Geist. Auch dein Schattenbild würde uns retten. Oh. Oh, Himmel. Oh, was sehe ich? Was sehe ich? Kann das sein, ist das? Da kommt. Das ist doch. Nein, nein. Da kommt ja... Ein Gespenst. Da kommt ja mein Lieb. Oder ist es ein Traum? Nein. Oh, weh mir. Er ist's, den wir alle im Hades geglaubt, wenn's am hellen Tag Gespenster nicht gibt. Nein, nein. Fort mit Gespenstern und fort mit der Angst. Ach, ihr Bürger der Stadt. Er ist's. Seht. Leibhaftig. Herakles. Da bist du. Da bist du. Liebster Gatte. Gerettet. Den Deinen ein rettender Stern. Ach, ihr Bürger der Stadt, seht, seht den Meuchelmord. Ah! Siebter Tag. Haus ist es still. Ach, ach, süßestes Licht, Wende der Tränen, Ende des Jammers, rufe die festlichen Lieder herbei. Fort ist der neue Gebieter, der alte herrscht und der Hades behielt ihn nicht. Wahn wurde Hoffnung und Hoffnung zur Tat, immerzu singt ich strahlenden Herakles Preisgesang. Kommet und singt Herakles Taten im Lied. Hallo! Yay! Yay und ach, hallo, Glück. Der Fürst stimmt an sein blutiges Sterbelied. Das ist der Tod. Das ist der Tod. Hast selber gemeuchelt, so dulde den Lohn. Hier wird nur Tat mit Tat bezahlt. Der Schurke lebt nicht mehr. Im Haus ist es still. Nun feiert das Fest. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Heldentaten mach ich euch pro Nacht. Meinetwegen sogar 19, 11. Wenn ich euch damit irgendwie helf. Doch ihr wollt 12. Ihr wollt 12. Ihr wollt 12. Mindestens 12. Ihr wollt 12. Ihr wollt 12. Sollte ich mich wohl darüber freuen? Ungefähr 5, 6, 7, 8, 9. Jubelschreie machen oder 3. Ich mach das hier doch nur so nebenbei. Ich hatte grad frei, hab grad frei, hab grad frei. Hab zufällig frei, hab grad frei, hab grad frei. Keiner dieser Pläne stammt von mir. Weder Nummer 2 noch Nummer 4. Steht man zwischen Nullen als ne 1? Wählt man da ein Schicksal oder keins? Ich wähle keins, wähle keins, wähle keins. Absolut keins, wirklich keins, wirklich keins. Schritte von einer Oktav. Mögen wir sie, sind wir wirklich brav. Seit dem Tage, an dem ich dich traf, wünsche ich mir erholsamen Schlaf und bleibe noch wach. Ich bleib wach, ich bleib wach, dass ich nicht lach. Ich bleib wach, ich bleib wach. Auch 7, 8 hätte ich das ja gerne mitgemacht. Meinetwegen sogar 8, 9, 10. Zeit ist dazu da, um zu vergehen. Doch dann wurden's 12, wurden's 12, wurden's 12. Und dann nochmal 12, nochmal 12, nochmal 12, nochmal 12, nochmal 12, nochmal 12. Nach 2000 Jahren komme ich nach Haus und statt eines donnernden Applaus fliege ich aus eurem Spielplan raus. Stattdessen macht ihr halt ein Hörspiel draus. Ach, mach doch gleich 12, mach doch 12, mach doch 12. Mach wenigstens 12, mach doch 12, mach doch 12. La la la la, la la la. Achter Tag. Das ist irgendwie sowas wie 2 Dramen in einem. Der erste Teil des Dramas ist der. Man denkt, es geht um diejenigen, die im besetzten Theben auf eine eventuelle Rückkehr von Herakles warten. Soll man hoffen oder soll man sich in sein Schicksal fügen? Also liefere ich mich aus oder sage ich nein und stelle Bedingungen für meinen Tod, dessen Würde? Und es würde dem Stück überhaupt nichts an Dramatik fehlen, ne? Also dieses Für und Wider, vor allen Dingen zwischen Amphitryon und Megara, wenn das einfach das ganze Drama wäre. Ende. Und dann kommt ein zweites Stück hinterher, das der ganzen Veranstaltung ihren Namen gibt, nämlich Der Wahnsinn des Herakles. Denn dann folgt Der Wahnsinn des Herakles. Vera, ist das deine Katze im Hintergrund, die so schön miaut, oder ist das meine Tochter im Nebenraum? Das ist deine Tochter. Alles klar. Es wird aufgelöst, er kommt nach Hause, unglaublich, dass er dann den Feind besiegt und die Familie befreit. Das ist wiederum mittelerstaunlich angesichts der Dinge, die er irgendwie sonst noch bewältigt hat. Und dann wird er von Hera, die ihn seit seiner Geburt hasst. Die hat, als der 2 war, ihm in die Wiege sozusagen 2 Schlangen geschickt. Von 2 ihrer Mitarbeiterinnen heimgesucht, die den Wahnsinn auf ihn legen. Und in diesem Wahn bringt er seine Familie um. Wenn Götter gekränkt oder eifersüchtig sind, sind die wahrscheinlich genauso wie Menschen, nur mit viel besseren Mitteln. Neunter Tag. Auftritt Chor. Flieh. Was? Flieht. Flieh. Was? Flieht. Was? Flieht. Flieht. Was? Flieht. Flieht. Was? Flieht. Was? Wohin? Oh weh. Weh. Was denn? Zeus, dein Kind Herakles wird wieder kinderlos. Was? Wo sind denn die Kinder? Ein schlimmer Tanz wird getanzt. Wo wird getanzt? Wer tanzt? Wird getanzt? Wer? Was denn? Zerstückung beginnt. Zerstückung beginnt? Ich sehe gar kein Reh. Kein Reh, nein. Nein. Flieht, Kinder, flieht. Wer soll fliehen? Ein grausiges Lied schlimmer flöten. Flieht! Was ist denn? Gleich jagt er die Kinder. Er. Er. Er? Herakles. Herakles. Flieht! Weh, weh! Was schreist du so laut? Der Sturm packt das Haus, das Dach stürzt ein. Hehe! Oh, was geschieht hier? Da drinnen das Grauen. Oh, stöhnet. Da drinnen das Grauen? Du brauchst keinen Deuter. Was seht ihr? Was geschieht? Wie kann Zunge beschreiben, was Auge sah? Oh, wehe. Oh, mehr des Stöhnens. Wessen Stöhnen? Wessen Stöhnen? Je stirbt das Glück. Stirbt? Wer stirbt? Was schrillt deine Stimme so? Was sah das Auge? Sprich doch endlich! Das Haus zu entsühnen von vergossenem Blut, trat Herakles hin zum Altar, umringt von den blühenden Kindern, seinem Vater, seinem Weib. Flieht, flieht. Da hält er plötzlich inne. Inne, ganz plötzlich. Und? Und? Und? Alles schaut hin auf verstummenden, ganz verwandelten Mann, der die rot geäderten Augen rollt. Aus dem Bart trieft Schaum. Er lacht verstört. Was ist mit dir? Fort mit den Krügen, den Kopf weg mit diesem Wasser. Bringt den Bogen her. Und die Keule. Und Hebel. Und Brechgerät. Und... Na, gib mir zum Geier nochmal einfach alles, alles, alles, was du finden kannst. Und komm, nach Mykene geht's. Nach Mykene? Du bist doch gerade erst... Los, auf den Wagen. Welchen Wagen? So, das ist es ja. Er springt auf einen Wagen, den niemand sieht. Wie? Er schreitet in Wahrheit nur, lenkt im Wahn mit leerer Hand einen unsichtbaren Wagen, Gespött und Schreck zugleich. Amphitryon naht. Ach, Vater, was töte ich nicht Eurystheus zuvor und spar mir weitere Mühe. Herakles, bitte, was ist mit dir? Eurystheus, ja, auf sein Geheiß erschlug ich Drachen und Löwen und ja, Stiere, Vögel, Schlangen. Herakles. Eurystheus, bist du das? Amphitryon wieder. Lieber so. Weg, weg, hau ab. Herakles wähnt in Mykene sich schon, bedroht Eurystheus laut. Haut alle ab. Amphitryon wieder. Was soll das? Mein Sohn. Aus dem Weg, sag ich. Amphitryon fasst seine Hand, doch Herakles stößt ihn hinweg. Weg, weg. Glaubt Eurystheus flehenden Vater zu sehen. Und was? Und richtet den Pfeil auf das eigene Blut. Die Knaben. Die Knaben. Die Knaben. Wie gescheuchte Vögelchen fliegen sie auf und. Suchen Bebenschutz in der Mutterkleid und in des Pfeilers Schatten hinter dem Altar. Die Mutter ruft laut, wir alle schreien. Herakles, Herakles! Er kreist um die Säule in furchtbarem Tanz. Herakles, was? Wie? Was ist wieder den eigenen Samen? Erhebst du die Hand? Stellt den Knaben. Hallo! Hallo! Und trifft ihn. Wie? Flieht, so flieht doch! Und trifft ihn? Ins Herz. Der Knabe stürzt, färbt den steinernen Sockel mit rotem Blut. Sein anderer Sohn fleht. Liebster Vater, bitte, was machst du? Wer, Jo? Oh, lass mich am Leben. Ich bin nicht Eurystheus Kind. Ich bin doch dein. Doch der rollt sein schreckliches Aug und schlägt wie ein Schmied ihm die Keule aufs blonde Haupt. Und? Zertrümmert den Schädel. Und der dritte Sohn? Den hatte im Haus die Mutter versteckt, bei verriegelter Tür. Doch er... Herakles, hör auf. Herakles wähnt, es sei das Eurystheus Burg. Bohrt, hebelt, bricht aus der Angel das Tor und... Und? Trifft Mutter und Sohn. Mit dem gleichen Geschoss. Es schläft nun dieser arme, unseligen Schlaf unseligen Mörders. Und? Und? Ja. Und? Und nichts. Ich stehe zu dem Satz. Er stirbt das Glück. Also für mich ist es so... Das fühlt sich schon auch einsam an hier vor dem Bildschirm. Also ich muss gestehen, bei aller Euphorie um digitale Heimarbeit als Schauspieler, das ist nicht geil. Ich habe mich ja eh die ganze Zeit immer gefragt, wie man das eigentlich interpretieren muss, also jetzt oder ja. Posttraumatische Belastungsstörung, was, na hier, also diese ganzen Filme, die da reden über die Afghanistan- Rambo. Oder Irak-Soldaten aus den USA und oder, weil das so irgendwie für mich dann so naiv immer so wirkte, als ob das so ein Freispruch ist. Wenn ich jetzt als Rezipient, wie soll ich das jetzt finden? Ne? Der Wahnsinn als Entschuldigung oder? Nachdenken? Ich finde das auch interessant, wie man das wertet. Also, das wäre ja jetzt die Frage, ob man sagen ganz strukturalistisch das, was früher die Göttin des Wahnsinns war, nennt man halt heute posttraumatische Belastungsstörung. Ja. Und die Frage ist immer oder bleibt, wie viel Anteile von Schuld hat es denn? Oder ist es einfach was Geschicktes? Also eine schicksalshafte Angelegenheit. Frage bleibt ja bestehen. Ja. Die nennt man halt heute anders. Aber das finde ich interessant, das erstmal so zu sehen, als eine Struktur, die sehr ähnlich ist. Und was hier eben auch sehr interessant ist, ist, dass die Frage der Schuld eigentlich wirklich nur von Herakles so richtig gestellt wird und sagt, oh Gott, ich bin ein Familienmörder, das ist ja auch faktisch so. Man hat nur diese 12 Heldentaten und denkt so, wow, oder er bringt ja seine Kinder um. Ah, jetzt, wo du das vergisst, man stimmt. Ach, Wahnsinn, was? Also, und man ist so plötzlich so. Aber ist es nicht auch ein bisschen so, dass offensichtlich den Euripides interessierte, so eine Art Rite de Passage, also eine Art missglückter Übergang von dem Herakles im Kriegszustand zu dem Herakles in den Frieden. Und dann sind alle besiegt. Ja, wie soll denn das einer? Nee, die, stopp, warte mal. Die musst du jetzt nicht besiegen. Das sind die anderen. Welche anderen? Ja, die du nicht besiegen musst. Die dich nicht besiegen muss. Ach, das ist gar keine Aufgabe. Nee, das ist jetzt das Echte. Okay, und was war das andere dann? Das war nicht echt. Also die letzten 10, 12, 15 Jahre, 20 Jahre, 25 Jahre meines Lebens. Oh. Jetzt sind alle eingefroren. Scheiße. Elfter Tag. Gesang der Botinnen des Wahnsinns, Lissa und Iris. Wir jagen das Wild. Nun steht er am Ziel. Und da will, will ich seine Hände. Wir jagen das Wild. Nun steht er am Ziel. Und da will, will ich seine Hände. Besuden mit eigenem Blut, mit eigenem Blut. Wir jagen das Wild, Jungfrau der Nacht. Nun steht er am Ziel, verwirre den Mann. Und da will, lass Sprünge ihn tun. Will ich seine Hände besuchen, Jungfrau der verwirre den Mann mit eigenem, lass Sprünge ihn tun mit eigenem, lass Sprünge ihn tun mit eigenem. Warnende Worte, bevor ihr bereut, ihr habt den Himmel durchstrahlt. Letzter Tag. Ich drehe den Sekt auf. Herakles erwacht. Sein erster und einziger Auftritt. Ich atme und sehe, was mich rings umgibt. Sehe den Himmel, die Erde, den Sonnenstrahl. Zu Hause bin ich. Zu Hause? Doch mein Sinn ist zerrüttet. Mein Atem schlägt auf die Lungen mir heiß und unstet herauf. Sieh, Pfeile und Bogen am Boden zerstreut. Hallo? Hallo? Was ist mit euch? Sind das Tränen? Weint ihr? Was stieß euch denn zu, dass ihr Tränen vergießt? Hallo? Hallo? Sprich doch! Was ist denn? Was ist denn anders? Sprecht es doch aus! Euer Schweigen spricht in Rätseln zu mir! O weh! Weh mir! Blut? Blut! O weh! Wen sehe ich hier zu Boden gestreckt? Die Knaben. Welche Knaben? Wessen Knaben? Wessen Knaben? Sprecht, sprecht, wessen Knaben? Oh nein, wer liegt hier? Nein, nein, fort mit der Angst. Nein, nicht das, nicht das, das nicht, alles nur das nicht. Meine Kinder, weh mir. Wie ertrage ich das furchtbare Bild? Welcher Kampf? Wer vergoss das unschuldige Blut? Sprecht, sprecht, Unglücksboten. Was sagt ihr? Ich? Wie hätte ich's vermocht? Ich hätte nicht, ich könnte nicht, wie, was, wie? O sie, auch die Gattin ermordet durch mich. Wir jagen das Wild. Seht die Kinder vor ärmsten Vater kläglich gestreckt. Nun steht er am Ziel. Kennt die Erde noch so unseligen Mann? O Jammer. Was soll dieses Leben noch einem Kindermörder? Viel Gewalt, so viele Mühen, ach Löwen, Drachen, Titanen, Giganten, Kentauren, Köpfe erneuernde Schlangen, dazu tausend andere, immer mehr, die eine zählt nicht, noch mehr, kein Ende in Sicht. Nun hab ich die letzte der Taten vollbracht. Mit dem Kindermord meinen Bau gekrönt. Wehe. Wo find ich mein Klagelied? Einen Totenschrei. Einen Grabgesang. Einen Hadestanz zu solchen Gräueln. Warum bin ich zurückgekommen? Dafür? Dafür? Den Frieden gebracht. Oh, wäre ich nie zurückgekehrt. Den Frieden gebracht. Wäre ich gefallen, als die Gemahlin ich rächte. Frieden gebracht. Im Haus ist es still. Nun lehr ich ihm den Tanz. Still zur Seite, keinen Laut mehr. Seht, wie schlummern sie so glücklich. Das Mordblut. Seid leise. Lasst sie schlafen. Lasst die Leiden sie vergessen. Wenigstens sie. Weh. Ach. Weh und ach.